Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Brilliant stuff, all is gone in for the goal of the season. Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, Freunde des VfL Wolfsburg. Jetzt haben wir den Salat, das Spiel, was keiner wollte. Das Endspiel um die Relegation oder gegen die Relegation, ganz wie man möchte. Wie ist man da nur reingeraten, frage ich mich immer wieder. Trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie das Spiel am Samstag vielleicht laufen könnte. Und das tue ich mit Daniel Jovanov von goal.com und dort zuständig für den HSV. Einen guten Einblick hat, wie die Hamburger sich dort vorbereiten. Und ja, was macht es mit uns Fans? Wie sieht der Einblick aus in die Fanseele? Das bespreche ich mit Daniel Birzgalis. Er ist vom Fanclub Green Wall Wolfsburg. Ja, mit ihm werde ich mal die Themen, die uns in dieser Woche durchaus beschäftigt haben beim VfL, mal genauer beleuchten. Im Blickpunkt. Da stand ja gestern vor allen Dingen die Schiedsrichteransetzung. Und der ein oder andere wird sich schon gefragt haben, inklusive mir, was soll das denn bitte schön? Manuel Gräfe soll das Relegationsendspiel sozusagen leiten, das Endspiel gegen die Relegation in Hamburg. Und die Älteren unter uns werden sich erinnern, da war doch was. Manuel Gräfe, das war doch der Schiri, der dem HSV erst durch eine sehr, sehr umstrittene und aus meiner Sicht auch falsche Freistoßentscheidung damals in der Relegation gegen Karlsruhe den Klassenerhalt ermöglicht hat. Das ist natürlich unfair, weil er hat ja den Ball nicht selbst reingemacht, aber er hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Und da frage ich mich allen Ernstes, lieber DFB, geht's noch? Ich unterstelle Herrn Gräfe nicht, dass er da parteiisch ins Spiel geht, geschweige denn, dass er den HSV mit aller Macht in der Liga halten möchte. Ich kann nur so eine Art der Ansetzung nicht verstehen, dass man dieses Geschmäckle überhaupt da reingibt. Es ist ja nicht so, dass wir keine anderen Schiedsrichter hätten in Deutschland. Und letztendlich gibt es gerade, was diese brisanten Spiele angeht, ja, eine Situation, wo ich glaube, dass Herr Gräfe da nicht der richtige Schiedsrichter für eine Partie des Hamburger SV ist. Und dieser Fall ist jetzt gegeben. Ich erinnere dran, ähnliche Entscheidungen, Markus Merk damals bei dieser komischen, ja, 5-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04. Danach hat er, glaube ich, auch kein Spiel mehr von Schalke gepfiffen. Also man hat darauf Rücksicht genommen, dass solche Sachen da eine Rolle spielen. Und man sollte vielleicht da mal drauf achten, wen man da letztendlich drauf ansetzt. Im zweiten Gang habe ich mir dann aber mal angeschaut, was hat der liebe Herr Gräfe denn gepfiffen, wenn wir mit am Ball gewesen sind? Und das war ganz interessant und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar, Manuel Gräfe hat uns nur einmal gepfiffen in dieser Saison. Ich bin dann insgesamt mal 3 Jahre auch zurückgegangen. Aber in dieser Saison hat er uns nur einmal gepfiffen. Kurioserweise am vorletzten Spieltag in Frankfurt beim 2:0. Und ja, da war er ja unauffällig, möchte ich mal sagen, hat jetzt nichts zu unseren Ungunsten letztendlich entschieden. Er hat uns in der vergangenen Saison auch gepfiffen und zwar gegen Stuttgart am letzten Spieltag, kurioserweise auch. Da haben wir ja Stuttgart in die zweite Liga geschickt und 3-1 gewonnen, soweit ich mich da richtig entsinne. Da war er auch für uns mit am Start. Und insgesamt hat er uns in den letzten 3 Jahren 6-mal gepfiffen. Davon haben wir 3 Spiele gewonnen, 1 unentschieden und 2 verloren. Also, dass da jetzt eine ganz klare Tendenz zu sehen wäre, möchte ich jetzt nicht sehen. Insofern glaube ich auch nicht, dass das eine große Rolle spielen dürfte. Wenn hat es was mit Tagesform zu tun, aber nicht mit einer Tendenz, dass man, wenn man einen gewissen Schiri bekommt, man dann sozusagen gleich einpacken kann. Den HSV hat er in den letzten 3 Jahren auch 4-mal gepfiffen und davon gingen 2 verloren und 2-mal gewann der HSV. Also auch eher durchwachsen die Bilanz. Kann man also auch nicht davon sprechen, dass er da ein HSV-Schiri wäre. Ja, dann hoffen wir mal und wünschen gutes Gelingen. Ich finde es trotzdem komisch, so eine Ansetzung, auch wenn sich statistisch nicht belegen lässt. Aber dass man sich da in den Ruch begibt, da, ja, dass da irgendwas nicht rundlaufen könnte oder dass man da nochmal genauer hinschaut, ist ja auch keine einfache Geschichte für den Schiedsrichter. Der steht natürlich auch unter enormem Druck und weiß das natürlich auch alles und gibt dann vielleicht den entscheidenden Elfmeter die entscheidende Karte nicht. Das wäre natürlich auch Mist. Auf das Spiel gegen Gladbach möchte ich gar nicht weiter eingehen. Dieser Mega-Wolkenbruch, der uns das sozusagen dann auch verhagelt hat, die ja Aufholjagd, beziehungsweise da waren wir gerade am Drücker, da lief es einigermaßen und ja, da mussten wir runter. Gut, kann man nichts machen, Naturgewalt so ein bisschen gegen uns, aber ja, so ist es dann halt. das, was danach folgte, dieses Überlegen, gehen wir jetzt noch auf Sieg oder auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll. Natürlich hätte man volle Pulle gespielt, mit Hasse nicht gesehen und kriegst hinten noch zwei Dinger rein, dann hättest du tatsächlich die Möglichkeit verspielt, da Augsburg noch mit in die Relegation zu reißen, wenn die, was ja nicht unwahrscheinlich ist, in Hoffenheim hoch verlieren. Das sind alles so Überlegungen, die hätte ich gar nicht gerne geführt in der Kabine letztendlich. Am liebsten hätte ich die Spieler da abgeschottet gesehen und dann hätte man irgendwie noch von sich aus versucht, das Spiel zu gewinnen. So hatte man tatsächlich noch die Möglichkeit, irgendwie was zu reißen oder auch nicht. Ja, und das Last-Minute-Tor auf Schalke gegen den HSV, danke übrigens an Königsblau, dass man da nicht in der Lage war, das Ding über die Zeit zu retten. Dann noch ein kurioses Gegentor bekommen, beziehungsweise noch ein Tor gemacht, was man ja hätte geben müssen, wo der Linienrichter da die Fahne hebt. Der Ball war aus meiner Sicht auch nicht im Aus, aber so ist es dann halt, das müssen wir halt annehmen. Wie gesagt, ich will da gar nicht großartig drauf eingehen. Die erste Halbzeit war unterirdisch katastrophal. Fehler, die wieder gemacht worden sind, zum Teil, dass wir da nicht höher zurückgelegen haben. Ja, das war alles andere als schön, was ich da gesehen habe, live im Stadion. Und ja, in der zweiten Halbzeit dann durchaus besser, wo man sich dann auch die Chancen mit ein bisschen mehr Mut kreiert hat und Mario Gomez mit einem sehr, sehr schönen Tor. Vielleicht, wenn der Platz mitspielt zum Schluss, dann machen wir noch den Siegtreffer, aber so ist es halt. Was ich aber auf alle Fälle jetzt tun möchte an dieser Stelle, ist mal etwas Positives und mal eine Lanze zu brechen. All denen, die dauernd schreiben, oder eigentlich auch schon immer geschrieben haben, ja, Relegation nicht vermeidbar und auf alle Fälle gegen Braunschweig und da steigen wir ab und so weiter und so fort. Egal wie dieses Spiel am Samstag gegen den HSV ausgeht, wir sind noch nicht abgestiegen. Das möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Das ist natürlich eine scheiß Tendenz und wir hätten uns alle was anderes gewünscht, aber wir reden hier vom Sport und da ist sehr, sehr, sehr viel möglich. Das heißt, selbst wenn wir das Ding verlieren sollten und auf Platz 16 rutschen sollten, ist das nicht gleichbedeutend mit dem Abstieg und das müssen wir verdammt nochmal in unsere Schädel reinbekommen, dass es weitergeht und erst wenn wir quasi tot und erledigt auf dem Rasen liegen, um das mal besonders pathetisch auszudrücken, ist die Geschichte gelesen. Wenn wir nach einer eventuellen Relegation, eventuell gegen Braunschweig, diese Spiele müssen wir auch erstmal spielen. Ja, wenn wir da im Mannschaftsbus sitzen und dann abgestiegen sind, dann ist es vorbei. Vorher nicht. Und vorher gilt es für uns, insbesondere auch für die Mannschaft, Gas zu geben. Und ich möchte jetzt gerne dann tatsächlich Relegation erstmal völlig ausblenden, weil das hat uns noch nicht zu interessieren. Das Einzige, was zählt, ist das Spiel gegen Hamburg, wo wir die Chance haben, alles klar zu machen. Und wenn ich diese Mutmacher vorgelesen habe, hoffe ich darauf, dass ihr das genauso seht. Denn eigentlich haben wir sehr, sehr, sehr, sehr gute Chancen, dass es gut für uns ausgeht. Nehmen wir nur beispielsweise mal die Leistung des VfL Wolfsburg und des Hamburger SV in dieser Saison. Dort hat der VfL mehr Tore erzielt, er hat sich deutlich mehr Torschancen herausgespielt, er hat deutlich weniger Gegentore bekommen, er ist besser in Sachen Ballbesitz, er spielt mehr Pässe und diese Pässe kommen auch häufiger beim Gegner an und sie gewinnen auch mehr Zweikämpfe als der HSV in dieser Saison. Das alleine sind schon Fakten, die man ja, sich auf der Zunge zergehen lassen muss, dass man da nicht hinfährt und nur weil es so ein Finale oder einen finalen Charakter hat, da sozusagen schon keine Chance hat. Im Gegenteil, das Gegenteil ist richtig. Alleine in dieser wirklich schlechten Saison des VfL sind wir immer noch besser gewesen, rein von der Statistik her, als der HSV. Und auch historisch ist das so. Die letzten 6 Spiele hat der VfL Wolfsburg nicht gegen den HSV verloren. Ich glaube, waren 5 Siege, 1 Unentschieden. Das sind alles Sachen, die man da letztendlich auch mal im Hinterkopf haben sollte. Sprich, der Gegner liegt uns eigentlich. Insgesamt, auch in der gesamten Historie gesprochen, haben wir 39 Spiele insgesamt gehabt gegen den HSV. Davon hat der Wolfsburg 16 gewonnen und 14 Unentschieden. Der HSV hat nur 9 gewonnen. Und man hat in diesen Spielen auch 63-48 Tore erzielt. Das heißt, auch hier ist der VfL Wolfsburg historisch gesehen besser als der HSV. Und noch was uns Mut geben sollte. Der VfL Wolfsburg ist auf Platz 6 der Auswärtstabelle. Also da hat man fast einen internationalen Platz erreicht. Man hat mehr Punkte auswärts geholt als zu Hause. Der HSV ist aber nur 13. der Heimtabelle. Das heißt, es wird zwar immer von der Hamburger Heimstärke fabuliert, aber so richtig belegbar ist das Ganze nicht. Und was man auch sagen kann, der VfL Wolfsburg hat die Hinrunde auf Platz 12 abgeschlossen, steht momentan auf Platz 14. Bisher hat man noch nie auf einem der letzten 3 Plätze gestanden in diesem Zusammenhang, in dieser Saison. Das heißt, auch da sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn das sich ändern sollte am Samstag. Und ich bitte darum, lasst uns da positiv bleiben. Lasst uns diese Möglichkeit, die uns am Samstag ja, sich bietet, als Chance begreifen, alles klar zu machen, um gar gar nicht in diesen Ruf zu kommen, wir wollen irgendwie noch zwei Spiele mehr haben, den ganzen Krams brauchen wir nicht, sondern wir haben es alle noch selber in der Hand. Die Verantwortlichen haben es, ja, versprochen, kann man sozusagen auch unterstreichen. Olaf Rebbe auf der Fanclub-Versammlung dieser Woche, OFC-Versammlung, hat es nochmal ganz klar gesagt, wir sind es den Fans schuldig. Punkt. Und genau das ist es. Ihr, die Mannschaft, seid es uns absolut verdammt nochmal schuldig, am Samstag endlich mal was zu liefern. Nämlich, ein Punkt reicht schon. Ja? Sicherer und besser wäre natürlich ein Sieg und den haben wir uns verdient. Denn, und das muss ich auch ganz klar mal sagen an dieser Stelle, eigentlich habt ihr all das nicht verdient, was in den letzten Monaten, Wochen von den Fans letztendlich kommt. Dass sich da reingehangen wird, den Arsch aufgerissen wird und das passiert hauptsächlich auf der Tribüne, das kann es letztendlich nicht sein. Jetzt haben wir diese Einheit, diesen Zusammenhalt hinbekommen, dass wir unterstützen, auch wenn, ja, und die Spiele haben wir alle gesehen. Ich habe jedes Spiel gesehen in dieser Saison, das kann ich ganz, ganz offen und ganz ehrlich sagen. Ja, und da waren zwei Drittel so schlecht mitunter, mutlos, kraftlos, ohne Durchschlagskraft, wenig Torschancen erzielt, will ich gar nicht alles nochmal aufzählen. Ja, fehlender Wille, ja, immer so diese 80%-Nummer, ja, wird schon irgendwie gehen, eigentlich sind wir ja ganz gut, die Qualität fehlt, Qualität haben wir, sie ist da, gesehen haben wir sie aber nicht, also fehlt sie dann doch unterm Strich vielleicht, ja. Das sind alles Sachen, die, ja, hoffentlich jetzt hinter uns legen und dass ihr endlich kapiert habt, und da spreche ich mal die Mannschaft tatsächlich auch direkt an. Lasst es uns da gemeinsam rocken. Geht mal raus und denkt mal ein bisschen daran, auch an die anderen. An die Mitarbeiter von der Geschäftsstelle. An die Fans sowieso. Wie gesagt, ich habe alles gesehen. Wir haben genug gelitten diese Saison, was das angeht. Wo wir alle gedacht haben, und ihr meinetwegen auch, dass ihr eigentlich besser seid als das, was da auf dem Platz letztendlich gebracht worden sind. Aber jetzt zeigt dann auch allen, egal, wer es euch vorgeworfen hat, der Presse, den Teilen der Fans meinetwegen auch, die auch jetzt am Samstag, was ich überhaupt nicht verstanden habe, in der ersten Halbzeit nach zwei, drei Fehlpässen wieder anfangen zu pfeifen. Was ist die Folge? Da kommt so ein Katastrophenfehlpass und wir liegen fast 2-0 hinten, vielleicht sogar 3-0. Das ist ein Unding und solche Leute, ganz ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, die will ich auch im Stadion nicht sehen. In so einer Situation, die ja das zu beschleunigen oder das zu verstärken, dass die Mannschaft verunsichert ist, das kann ich verdammt nochmal nicht nachvollziehen. Entschuldigt bitte meine Wortwahl heute, aber das Spiel am Samstag und auch die Saison, die haben auch bei mir letztendlich Spuren gelassen. Leute, die sich tatsächlich die ganze Saison für die Fans, für die Fanszene, für die Stimmung, was weiß ich was, den Arsch aufreißen, da ist jetzt auch wirklich mal gefordert, dass was zurückkommt. Und wir haben nur noch dieses eine Spiel und da kann man erwarten. Und wir, ich meine, letztendlich, naja, fahren 6.000 Leute mit, 6.000 Wolfsburger werden mitfahren. Das sind fast 5% der Stadtbevölkerung. Setz das mal bitte in Relation. Wenn aus Berlin 5% der Stadtbevölkerung zu einem Auswärtsspiel mitfahren würde, wären das 150.000 Leute. Wenn aus Dortmund 5% der Stadtbevölkerung mitfahren würde, wären das 30.000 Fans, die da mitfahren würden, zu einem Auswärtsspiel. Und das darf man tatsächlich, ja, überhaupt gar nicht hoch genug hängen, wenn man ja auch bedenkt, was bei den anderen Vereinen aus Berlin oder auch gerade aus Dortmund, aus dem Umland letztendlich kommt. Aber wir sind Wolfsburg und wir werden das zeigen. Und jetzt haben wir auch ein Anrecht da drauf. Olaf Rebbe hat es gesagt. Olaf Rebbe hat es versprochen. Andries Jonker hat es gesagt. Und wir werden es am Samstag rocken. Davon bin ich überzeugt. Nur bitte legt diese Entschlossenheit endlich an den Tag und bringt die Punkte mit nach Hause, die uns die Klasse sichern. Und dann atmen wir einmal tief durch und dann gucken wir, wie es weitergeht. Aber bis dahin zählt nur das. Wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass auch keiner von euch als Mannschaft Bock hat abzusteigen oder sich damit schon beschäftigt, sozusagen, was nächstes Jahr ist und ob man irgendwie noch günstig aus Wolfsburg wegkommt. Die Reaktion auch von Luis Gustavo zum Beispiel habe ich gesehen, der auf dem Platz, so rastest du nicht aus bei dem Ausgleichstor von Mario Gomez, wenn dir das alles scheißegal ist. Immer wieder wurde das Publikum angestachelt und so weiter und so fort, um den Push letztendlich zu geben. Ich glaube es nicht, dass es der Mannschaft und den Spielern egal ist. Nur dann zeigt es aber auch und lasst euch nicht verunsichern, wenn es mal nicht so läuft, wie gegen Schalke oder gegen Bayern. Dann zeigt, dass ihr die Eier in der Hose habt. Ein ganz interessantes Zitat, was mir zugetragen wurde von der OFC-Versammlung, das Olaf Rebbe gesagt hat, warum man jetzt zum Beispiel nicht in ein Kurztrainingslager geht, wie es der HSV ja macht, dass man perfekte Bedingungen in Wolfsburg hat. Und Andries Jonker tatsächlich auch gesagt hat, oder sagen wir mal so, er weiß, wen er wie behandeln muss. Und das Zitat von Olaf Rebbe ging in die Richtung, der Trainer weiß schon, wem er die Eier streicheln muss oder wem er sie langziehen muss im übertragenen Sinne. Und das ist auch schon bemerkenswert. Und da hoffe ich auch, dass das passiert. Es gibt viel Geheimtraining diese Woche. Es wird nochmal eine fette Verabschiedung geben. Die Einladung, die ging ja auch raus, dass man sich nochmal versammeln soll, Mannschaft würdig verabschieden, nochmal einstimmen auf, zusammenschweißen. All das, und das muss man ganz ehrlich auch mal sagen, all das, was man Wolfsburg eigentlich nicht zugetraut hat, diese Geschlossenheit, dieses wie ein Mann dahinterstehen, es entwickelt sich einiges, das wird gesehen, auch überregional, das kann jeder auch zum Teil nachlesen, was da entstanden ist. Also an uns hat es nicht gelegen. Und jetzt kommt es mal drauf an, liebe Mannschaft, dass ihr dahingehend auch was zurückzahlt. Und nicht nur erzählen, dass man es machen möchte und dass man aggressiv zu Werke gehen will, sondern ich möchte das am Samstag sehen. Auch ich setze mich morgens in den Zug, um für dieses eine Scheißspiel nach Hamburg zu fahren, mit euch den Klassenerhalt hoffentlich zu feiern und abends fahre ich wieder zurück, die 500 Kilometer oder was das sind. Das ist natürlich für alle, ich will mich da gar nicht herausheben, nur das mal beispielhaft mal sagen, weil das ganz, ganz viele tun, die sich da bis nachts an irgendwelchen Choreos oder an irgendwelchen Plänen, wie man euch unterstützen kann, den Arsch abarbeiten und letztendlich dann hingehen und dann so eine Leistung über weite Strecken der Saison sich antun mussten. Lasst das mal reflektieren oder lasst das mal sacken, wenn ihr es euch überhaupt anhört. Aber ich würde es mir wünschen, dass das ankommt. Und dann hauen wir da gemeinsam Samstag einen raus und wir werden es packen. Und das Thema möchte ich natürlich weiter besprechen mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Ja, und das tue ich per Skype und zwar mit Daniel Birzgalis. Er ist vom Fanclub Green Wall Wolfsburg. Und das ist ganz interessant, das ist ein Fanclub, der relativ frisch existiert, erst seit wenigen Monaten, also in einer Zeit gegründet wurde, als es dem VfL sportlich nicht so gut ging. Und das finde ich super, wenn sich dann trotzdem Leute auch zusammenfinden, die zu Wolfsburg stehen, zum VfL stehen und sagen, gerade jetzt in der Zeit setzen wir ein Zeichen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass er da ist. Hallo, hallo Daniel. Hallo Lenny, danke für die Einladung. Ja, sicher doch. Und wir starten mit drei Themen sozusagen am Stück, die kurioserweise sehr, sehr heiß diskutiert worden sind in dieser Woche unter den VfL-Fans, aber die kurioserweise genauso wenig mit dem Thema Relegation bzw. mit dem Spiel am Samstag zu tun haben. Nämlich zum einen in der Rückschau, das Spiel gegen Gladbach. Da gab es ja diese gewaltige Regenunterbrechung. War es für dich danach, ich frage es extra mal bewusst neutral, richtig oder falsch, nicht auf Sieg zu gehen und sozusagen noch die Tordifferenz von Augsburg im Blick zu halten? Wie siehst du das? Ja, also für mich war es richtig, nicht auf Sieg zu gehen. Man muss nur mal überlegen, dass die Platzverhältnisse überhaupt nicht mehr gegeben waren. Das hat man ja gesehen, wie hoch das Wasser auch gespritzt ist. Der Ball gar keine vernünftige Bahn mehr laufen konnte. Und von daher fand ich das auf Unentschieden zu gehen schon richtig so. Alles andere wäre, weiß nicht, immens ausgegangen wahrscheinlich mit einer Niederlage, bin ich mir fast sicher. Das heißt, auch so dieses, was da in den Katakomben vorgefallen ist, die Jungs haben aufs Handy geguckt, da wurden die informiert über die Spielstände von den anderen Plätzen. Hätte man das auch nicht isolieren müssen oder man hätte es aus deiner Sicht auch quasi nicht abstellen müssen, dass man sagt, pass auf, ihr geht da jetzt total unbeleckt nochmal aufs Feld und versucht nochmal alles. Nein, ich glaube, das war schon ganz gut so, dass die Jungs dann auch irgendwo sehen konnten, was machen wir jetzt am besten. Und die Entscheidung dann auf das Unentschieden zu gehen, haben die wahrscheinlich alle zusammen getroffen oder vielleicht auch einen Herr Gomez, der ja im Moment Trainingsführer ist bei uns, was wie gesagt für mich nicht die falscheste Entscheidung war. Es ist ganz gut, dass du Mario Gomez ansprichst. Das ist nämlich das zweite Thema, was groß diskutiert wurde oder was durch die Presse auch gegeistert ist. Mario Gomez hat wohl verlauten lassen, dass es sehr, sehr gut aussieht, dass er bei Nichtabstieg letztendlich auch in Wolfsburg bleibt. Für dich ein gutes Zeichen, das auch nochmal pusht jetzt vor dem entscheidenden Spiel gegen Hamburg? Ja, da kann ich stärker in die Mannschaft reingucken. Also für mich ist es so, dass ich noch nie ein großer Mario-Gomez-Fan gewesen bin. Klar bin ich froh über die 16 Tore, die er bis jetzt gemacht hat. Wobei ich denke, dass andere Stürmer vielleicht mehr bringen würden. Natürlich ist es bestimmt ein Gewinn, wenn er bleibt. Da kann die Mannschaft irgendwo pushen. Er ist, wie gesagt, mittlerweile das Sprachrohr der Mannschaft. Und er ist auch in der Fangemeinde sehr hoch angesehen. Das heißt, auch wenn du jetzt kein großer Fan bist von ihm, würdest du das eher positiv bewerten, wenn er tatsächlich auch bleiben sollte über die Saison hinaus und, sag ich mal, auch nicht den Gang in die zweite Liga mit antritt? Oder wie würdest du das sehen? Ich hätte mich auch gefreut, wenn er den Gang in die zweite Liga antritt, aber wenn man passiert jetzt ja nicht, komm, machen wir, passiert ja nicht. Nein, natürlich, aber das wird auf gar keinen Fall passieren, weil wir werden die drei Punkte auf jeden Fall holen. Ich denke mal, am Wochenende gehen sie dann auf Sieg. Und das ist das, was wir alle hoffen, dass die Mannschaft auch die positiven Zeichen, die wir Fans gesetzt haben in den letzten Monaten und Tagen vor allen Dingen, auch mal auf den Platz umsetzt. Genau, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Das dritte Thema wollte ich aber vorher mit dir auch noch kurz besprechen, nämlich Christian Tresch. Jetzt abkommandiert worden in ja, die Trainingsgruppe 2, hätte ich jetzt fast gesagt. Spielt unter Jonker genauso wie unter Ismail auch keine Rolle mehr. Da haben ganz, ganz viele Fans ja, sag mal, Unverständnis geäußert und gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass jemand, der mit so viel Einsatz immer vorangeht und der auch im Abstiegskampf jetzt vielleicht auch mal dazwischen fegt, wie man so schön sagt, dass der sozusagen da gar keine Rolle mehr spielt. Wie bewertest du das, dass Tresch da keine Chance hat? Das ist leider die Vereinsphilosophie, dass Spieler, die sich für unseren Verein, den Arsch aufreißen, Kampfgeist zeigen, Einsatz zeigen, auch wenn es nicht immer zum Erfolg führt. Aber Tresch ist ein Wolf, wird wahrscheinlich immer ein Wolf bleiben, ist leider, wie du schon sagst, auf die Bank verdonnert worden. Und das ist für mich genauso wie für jeden anderen Fan unbegreiflich, dass man so einen Mann nicht mit ins Team reinnimmt. Ja, für ihn selber war es auch unbegreiflich oder ist es unbegreiflich, dass er kaum eine Rolle spielt. Er hat ja neulich hier, er war auch zu Gast im Wölferadio und da hat er Folgendes gesagt. Ich war eigentlich so verletzungstechnisch diese Saison, bin ich sehr gut durchgekommen. Wo es letztendlich lag, müssen wir andere Leute fragen. Ich habe im Training Gas gegeben, mir hat es Spaß gemacht, aber mir macht es immer noch Spaß zu trainieren. Von dem her, die Entscheidung lag bei anderen und da muss man daran nachfragen. Ja, soweit Christian Tresch, also auch eine schwierige Zeit von ihm. Was glaubst du, Daniel, stehen da die Zeichen dann eventuell auch auf Trennung? Hannover 96 ist im Gespräch. Ich hoffe nicht, wobei ich es verstehen würde, wenn er geht, weil er ist ein Mann, der spielen will, der spielen kann. Und was soll er auf der Bank verbringen? Gibt auch andere Spieler, die auf der Bank sind, die gehen werden, aufgrund dessen, dass sie nicht aufs Feld kommen, Spielerfahrung sammeln können oder überhaupt spielen dürfen. Und zu verdenken wäre es ihm nicht. Jetzt ist es so, dass die Mannschaft ja die gesamte Saison auch in der Kritik stand. In der massiven Kritik von allen Seiten. Wir kriegen immer auf die Schnauze, hat Valerian Ismail auch gesagt, zum Teil natürlich auch zu Recht bei den Leistungen. Jetzt frage ich mal, hat es die Mannschaft aus deiner Sicht verstanden und hat sie vor allen Dingen auch die Mittel, am Samstag tatsächlich dann alles klar zu machen? Die Mittel haben wir zu 100%. Wir haben eigentlich einen sehr, sehr guten Kader, mit dem wir normalerweise mindestens oben auf Platz 8 stehen müssten. Die Leistungen, die Saison überwiegend jetzt, war natürlich nicht so berauschend, auch nicht toll. Natürlich waren einige Spiele dabei, wo man wieder Lichtblicke gesehen hat. Nur ob die Mannschaft jetzt 100% kapiert hat, worum es überhaupt geht, da bin ich mir selber nicht sicher. Du weißt, ich bin eigentlich ein sehr neutraler Beobachter, würde auch nie wirklich schlecht über die Mannschaft reden. Aber ich denke, der Großteil hat das noch nicht so wirklich verinnerlicht, auch wenn sie es immer sagen. Das wäre ja sehr schade, weil ja am Samstag, da geht es ja nun mal definitiv um alles. Das ist richtig und darum sage ich ja, ich hoffe, dass vielleicht die Aktion am Freitag vor dem Tor nach dem Geheimtraining nochmal so den letzten Push gibt, damit die Jungs aufspielen am Samstag, befreit aus dem Spielfeld gehen. Ich sag mal so, wir haben nicht mehr viel zu verlieren, ne? Eine zweite Liga oder Sieg. Also gibt's nur noch eine Möglichkeit, auf Sieg spielen. Unentschieden wäre zwar auch ausreichend und schön, aber ich glaube, der Sieg wäre für alle top. Wobei man ja auch sagen muss, wir sind ja auch im Falle einer Niederlage am Samstag noch nicht abgestiegen. Es gibt auch die Komponente Augsburg. Wenn Augsburg hoch verliert und wir knapp verlieren, dann bleiben wir auch in der Liga. Und es gibt noch eine Relegation dann zu spielen im Zweifel. Aber ich wollte dich, weil du es gerade selber auch nochmal angesprochen hast, nochmal mit dir besprechen, die Rolle der Fans in den letzten Wochen. Wie bewertest du das insgesamt, was da abgelaufen ist in Wolfsburg? Hat dich das selber auch ein Stück weit überrascht aufgrund der sportlichen Leistungen, was da letztendlich auch zusammengewachsen ist? Und was kann man überhaupt von Seiten der Fans noch machen? Ich glaube, von Seiten der Fans, wir können nicht mehr viel machen. Wir haben allen gezeigt, nicht nur der Mannschaft, nicht nur dem Verein, wir haben, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland gezeigt, dass wir in schweren Zeiten zusammenstehen. Und was wir auch mit unserer sogenannten nicht vorhandenen Fangemeinschaft auf die Beine stellen können. Die Mannschaft wurde empfangen, das weißt du selber, die Spieler waren zum Teil oder zum Großteil extrem begeistert über die ganzen Aktionen. Ich meine, ich bin jetzt das zweite Jahr dabei, bin ja durch meinen Sohn zum Fußball gekommen und muss sagen, dass ich die letzten Monate halt extrem wahrgenommen habe und immer nur sagen kann, Leute, weiter so, nicht nur beim Abstieg, auch wenn es mal wieder besser aussieht. Ja, das ist sehr zu wünschen, oder das wäre sehr zu wünschen, dass wir diesen Spirit rüber retten können, dann auch in die neue Saison. Denn das, was sich da entwickelt hat in Wolfsburg, ist aus meiner Sicht tatsächlich aller Ehren wert, gerade unter diesen Vorzeichen, wie diese Saison gerade steht. Jetzt sag nochmal zum Abschluss dein Gefühl für Samstag. Wenn du das jetzt mal, ja, was trägst du mit dir rum momentan? Wie schläfst du? Einfach mal so quasi aus der Seele eines VfL-Fans gesprochen, mit was für einem Gefühl steuerst du auf den Samstag zu? Wie wahrscheinlich bei allem mit gemischten Gefühlen. Eigentlich wissen wir alle und auch ich, dass die Mannschaft das Ganze schaffen kann am Samstag. Wenn sie vernünftig ausspielen, wenn sie endlich mal wieder als Team richtig auftreten und nicht nur 45 Minuten Gas geben, sondern von Anfang an 90 Minuten. Aber was mein Bauchgefühl jetzt wirklich sagt, ich hoffe auf ein 2:1, auch wenn es dreckig wird. Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Ich nehme auch ein 3-1, 4-1 oder auch ein 1-0. Hauptsache nicht so viel zittern am Samstag. Das war Daniel Birzgalis vom Fanclub Greenwall Wolfsburg. Und ich danke dir, dass du uns Einblicke gegeben hast in dein Seelenleben, ja, in das Seelenleben eines Fußballfans des VfL Wolfsburg. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Kurzpassspiel. Beim FC Bayern gibt es jetzt demnächst großes Kino. Einige Bayern-Spieler sollen in der Fortsetzung von Fuck You Goethe mitspielen. Ja, da bekommt der Begriff FC Hollywood ja eine ganz andere Bedeutung. Leider werden Uli Hoeneß nicht mit dabei sein können. Er dreht schon die Fortsetzung des Films Wall Street. Und Arjen Robben kann leider auch nicht mitmachen. Er wurde bereits für die Neuauflage des Films verpflichtet. Einer flog übers Kuckucksnest. IP zu Haus telefonieren. Jogi Löw hat den Kader für den Confed Cup bekannt gegeben und dabei auch den Spieler Demirbay von 1899 Hoffenheim sozusagen ein Debüt in Aussicht gestellt. Da gab es riesen Ärger, nämlich mit der Türkei, die darauf gehofft hatten, dass Demirbay bald für sie aufläuft. Dabei geht das gar nicht, denn Demirbay hat nur einen deutschen Pass. Und jetzt gibt es ein dubioses Schriftstück, was Demirbay offensichtlich ohne zu, ja, genauer zu prüfen, ja, unterschrieben hat, nämlich, dass er sich türkisch fühlt und gerne für die türkische Nationalmannschaft auflaufen würde, obwohl das gar nicht geht. Und das Schreiben ging an die FIFA. Seinen türkischstämmigen Landsleuten was unterjubeln, was hinterher keiner gebrauchen kann, das kennen wir doch. Das heißt doch Erdogans Referendum. Ja, das muss auch erstmal passieren. MSV Duisburg ist ja Drittligameister geworden, haben ordentlich gefeiert. Und da wollten noch drei Spieler aus dem Mannschaftsbus raus an der Tanke Bier holen gehen. Und dann hat der Bus sie einfach stehen lassen und ist weggefahren. Dann standen die drei da. Tja, Spieler loswerden, indem man sie einfach an der Tanke aussetzt. Das heißt doch normalerweise bei 1860 München Transferpolitik. Kombinationsspiel. Ja, ist ja klar, dass wir uns noch mit dem Spiel gegen den HSV ausführlich beschäftigen müssen. Und da begrüße ich einen absoluten Experten dafür, nämlich von goal.com und dort zuständig für den HSV, Daniel Jovanov. Grüß dich, Daniel. Hallo, grüß dich. Ja, Endspiel um die Relegation. Hätte man in Hamburg, hättest du sozusagen mit so einem Spiel tatsächlich gerechnet? Du meinst mit deinem Endspiel gegen den VfL Wolfsburg? Auch? Also es ist immer so eine Frage der Perspektive. Es wird ja immer wieder betont, wer nach 10 Spieltagen nur 2 Punkte hat, der darf sich natürlich darüber freuen, dass er am Ende überhaupt mal eine Chance hat, diesen Klassenerhalt irgendwie möglich zu machen. Auf der anderen Seite hatte der HSV nach dem 28. Spieltag mit einem 2:1 gegen die TSG Hoffenheim eigentlich eine perfekte Ausgangsposition geschaffen, um den Klassenerhalt noch viel früher klar zu machen, weil man ja danach gegen direkte Konkurrenten und gegen vermeintlich schwache Teams gespielt hat, zum Beispiel wie gegen den SV Darmstadt, der auswärts noch überhaupt keinen Punkt geholt hat und die einzigen 3 Punkte in Hamburg geholt hat. Insofern, ja, ein lachendes, ein weinendes Auge. Also man hätte sich auch dieses Spiel tatsächlich ersparen können, hätte man in den Spielen davor einfach nochmal die nötigen Prozentpunkte reingelegt, aber das ist aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen und insofern ist es jetzt ein Finale, das man so mitnehmen muss, aber es wäre durchaus auch vermeidbar gewesen. Und das ist so ein bisschen das, was in der Rückbetrachtung der letzten 6 Wochen ein wenig ärgerlich ist. Wie ist die Stimmung so im Club? Wie ist auch die Zuversicht im Umfeld letztendlich nach dem, ja, Last-Minute-Remis auf Schalke? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also dieser Punkt auf Schalke hat nochmal sehr viel Kräfte freigesetzt. Ich glaube, wer in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss nochmal durch so ein Gewurschtel irgendwie die Chance offen hält, ja, den Klassenhalt direkt sicher zu machen und dem Szenario aus dem Weg gehen kann, nicht nochmal in Bedrängnis zu geraten, am letzten Spieltag sogar um den direkten Abstieg zu bangen, weil Ingolstadt hatte eine bessere Tordifferenz und bei einem Sieg von Ingolstadt wäre es ansonsten für den HSV und bei einer gleichzeitigen Niederlage gegen Wolfsburg wäre es sogar direkt runtergegangen. Insofern spüre ich hier schon Zuversicht, einen Optimismus. Es scheinen neue Kräfte freigesetzt worden zu sein, die man in dieses Spiel jetzt reinwerfen will. Insofern habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der HSV emotional gesehen vielleicht sogar ein bisschen ein Vorteil ist, weil ich wahrgenommen habe, dass in Wolfsburg sich doch der ein oder andere geärgert hat, dass man es am Ende dann nicht geschafft hat, es 2-1 zu schießen, obwohl man dran war in Gladbach, aber dieses Unwetter hat so ein bisschen den Rhythmus gestört. Insofern ist, glaube ich, der HSV leicht im Vorteil. Erklär mal die Geschichte mit Lasogga. Der hat ja, jetzt ist er ja verletzt, aber auf Schalke sozusagen das Last-Minute-Tor erzielt. Vorher spielt er gar keine Rolle, war nicht im Kader, ist gleichzeitig aber einer der teuersten Profis, die sich der HSV leistet. Also aus der Entfernung diese Rolle, diese Geschichte mit Lasogga, das versteht irgendwie keiner. Vielleicht kannst du da mal Aufklärung geben. Das ist, man muss fast schon sagen, das ist typisch HSV, sich irgendwie in der letzten Minute zu retten. Das kennen wir hier ziemlich gut. Also 2015 in allerletzter Sekunde mit einem Freistoß nochmal gerettet, jetzt schon wieder in allerletzter Minute. Also zu Lasogga kann ich nur sagen, dass die Entscheidung vom Trainer Markus Gisdol durchaus richtig war, nicht auf ihn zu setzen in dieser Saison, weil er einfach nicht die Leistung gebracht hat, die er bringen müsste, um sich da durchzusetzen. Also Bobby Wood ist für mich klar der bessere Stürmer, hat viel mehr Variabilität in seinem Spiel, viel mehr Facetten, die dem Spiel auch gut getan haben. Insofern war es absolut die richtige Entscheidung. Und wenn man mit nur einem Stürmer spielt wie der HSV, dann gibt es für Lasogga eben keinen Platz. Aber was man eben auch sagen muss, ist, dass bescheinigen ihm noch alle, dass Lasogga sich nie hängen gelassen. Der hat offensichtlich immer eine positive Ausstrahlung gehabt. Das bestätigen auch so seine Mannschaftskollegen. Hat die Situation so angenommen, hat sich natürlich auch geärgert, aber war jetzt kein Störenfried in der Mannschaft. Im Gegenteil, der hat da seine Kumpels, Nikolai Müller und Louis Holtby und so weiter. Dennis Siegmeier, die haben sich auch alle sehr authentisch für ihn gefreut. Also ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich gefreut, dass da einer nochmal irgendwie zurückgekommen ist und so ein wichtiges Tor geschossen hat. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, es wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn sich die Wege trotz des Tores dann trennen, vielleicht im Sommer, weil er A, viel zu teuer ist und B, bei weitem nicht mehr die Leistung gebracht hat, wie in seiner ersten Saison, wo er dem HSV mehr oder weniger fast im Alleingang, also ein bisschen übertrieben, aber wo er doch sehr viele Tore dazu beigetragen hat, dass man überhaupt da nochmal in die Relegation gekommen ist. Du hast die Gewitterschlacht Wolfsburg gegen Gladbach gerade auch schon mal angesprochen. Hat es dich denn persönlich überrascht, dass Wolfsburg nach der Unterbrechung die letzten 12 Minuten nicht voll auf Sieg gegangen ist? Ja, ich habe die Aussagen gelesen. Ich glaube, Mario Gomez hat was dazu gesagt. Man hat so ein bisschen taktiert und offensichtlich hat man sich da ein bisschen verspekuliert, ehrlich gesagt. Es wäre ja durchaus, also, wenn ich die Tabellensituation jetzt richtig einordne, dann wäre es ja auch egal, hätte man verloren, dann hätte man trotzdem gegen den HSV gewinnen müssen. Also insofern hätte man ja komplett auf Sieg spielen können. Warum man es nicht gemacht hat, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Soweit ich das von der Ferne jetzt beurteilen kann, glaube ich, dass Wolfsburg dann in der zweiten Halbzeit dann doch nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war das ein furchtbares Spiel. Das haben viele Wolfsburger-Fans, ich habe mir mal so ein bisschen reingelesen, was die Wolfsburger so gesagt haben. Die fanden das auch furchtbar, die erste Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit kam der VfL dann ja nochmal. Warum man es dann nicht durchgezogen hat bis zum Ende. Also man kann es auch schwer einschätzen, was denn so eine lange Unterbrechung eigentlich in so einer Mannschaft bewirkt. Und offenbar hat sie dann nicht mehr die Konzentration gehabt und nicht mehr die Spannung gehabt, um das dann in den letzten Minuten nochmal so durchzuziehen wie in den Minuten davor. Ist die Ausgangslage jetzt für den HSV ein Vorteil, weil nur ein Sieg zählt, also von der Marschroute her letztendlich? Das ist die ganz große Frage, die ich auch in einem Text nochmal thematisiert habe. Also wenn ich mich jetzt, ich versuche mich mal so ein bisschen in die Lage des VfL und von André Schionker hinein zu versetzen. Da könnte er jetzt natürlich eine Taktik wählen, wo er sagt, wir stellen uns hinten rein und lassen den HSV mal kommen. Das wäre eigentlich aus vielerlei Gründen auch sogar die richtige Variante, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil der HSV durchaus weitaus mehr Probleme hat mit dem Ball als gegen den Ball. Aber ob sie es dann so machen, ist dann wiederum eine andere Frage. Es ist natürlich eine große Herausforderung auch für den HSV in diesem Spiel, weil man ja gezwungen ist zu gewinnen. Aber der HSV hat auch gezeigt, dass er in Heimspielen, also in der ganzen Rückserie in Heimspielen, auch getragen durch das Publikum dazu in der Lage war, auch Mannschaften niederzurennen und niederzukämpfen, die spielerisch weitaus überlegen waren. Also Hoffenheim ist da ja auch ein gutes Beispiel gewesen, aber auch Hertha, Gladbach, eigentlich Mannschaften, die ja eine stabilere Saison gespielt haben und die dann mit der Art und Weise, wie der HSV spielt, es ist ja eine durchaus sehr destruktive Spielweise gewesen, die der Gisdol da eben durchgesetzt hat beim HSV, aber sie hat halt Erfolg gebracht. Damit haben sich viele Mannschaften schwer getan und es wird wirklich sehr spannend zu beobachten sein, welche Marschroute beide Trainer eigentlich wählen. Wie gesagt, ich habe den VfL so in den letzten Wochen auch wahrgenommen, dass man durchaus mehr Offensivkraft entfalten konnte durch den Trainerwechsel, also einige Dinge auch taktisch geändert. Aber in diesem Fall wäre es tatsächlich sogar schlauer, würde ich jetzt mal sagen, wenn der VfL den HSV erstmal kommen lässt. Aber auch da, der HSV hat auf Schalke bewiesen, dass es auch ohne lange Bälle geht. Da haben sie sich nämlich auch Chancen herausgespielt, als sie in der Phase waren, wo sie mehr Ballbesitz hatten. Und sie haben sich auch durch Kurzpässe, durch Kombinationen durchgespielt. Und das Tor von Lasogga ist ein Resultat eines solchen Spielzuges gewesen, auch wenn er sehr glücklich zustande kam. Aber es war kein langer Ball, der nach vorne getroffen wurde, sondern es war halt ein Spielzug über flache Pässe. Auf wen von Spielerseite aus wird es für den HSV am Samstag besonders ankommen? Was glaubst du? Das ist die ganze Saison schon das Thema, dass es nicht es hängt nicht von der Qualität einzelner Spieler ab, sondern es hängt immer vom Kollektiv ab. Also wie sehr ist die Mannschaft bereit, im Kollektiv das umzusetzen, was der Trainer ihnen mitgibt, und wie sind alle bereit, miteinander zu kämpfen. Es gibt natürlich ein oder zwei Spieler, die von der Qualität her vielleicht ein bisschen herausstechen. Das ist Bobby Wood, wenn er denn richtig fit ist. Im Moment gibt es da ein paar Probleme. Der Trainer hat ja auch klar gemacht, dass er seit Wochen unter Schmerzmitteln spielt, weil es da ein Knieproblem offenbar gibt, was man aber nicht genauer kommunizieren will. Und dann besteht natürlich auch nochmal die Hoffnung auf Seiten des HSV, dass Nikolai Müller, ein ganz wichtiger Offensivspieler, nach längerer Verletzungspause dann vielleicht doch nochmal reinkommt. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielen wird. Ich glaube, das wird nicht reichen, aber man kann es jetzt noch schwer prognostizieren. Aber auch das ist ein Spieler, der für sehr viel Tempo sorgt, sehr viel Offensivdrang. Also sollte auch Nikolai Müller nochmal in der Lage sein, eine Halbzeit zu spielen oder 30 Minuten, hat der HSV auf jeden Fall wieder ein wenig mehr Offensivkraft, die in den letzten Wochen definitiv gefehlt hat. Was wird in der Stadt los sein? Was sind vielleicht auch für Aktionen geplant von der Fanszene und so weiter? Bist du da schon informiert? Nee, nicht wirklich. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass das, also wenn man das Ganze, die ganzen Jahre so durchgemacht hat wie ich jetzt und seit 2014 irgendwie die erste Relegation, dann ein Jahr später die zweite Relegation, dann stellt man schon fest, dass sich eine Müdigkeit auch in dieser Stadt breit gemacht hat. Also es ist nicht mehr so, ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass jetzt hier völlige Anspannung herrscht in dieser Stadt und dass alle im Umfeld mit allen Leuten, mit denen ich irgendwie zu tun habe und über den HSV rede, dass sie jetzt völlig angespannt sind, sondern man nimmt es so ein bisschen gleichmütig hin. Ja, es gibt halt so ein Endspiel, dann geht es halt um Relegation oder um den direkten Klassenerhalt. Und wenn es dann die Relegation ist, dann ist es halt die Relegation. Also es ist nicht mehr so ein riesiges Feuer da im breiten Umfeld des HSV. Bei den Ultras denke ich immer noch, die haben es ja in den letzten Spielen auch bewiesen, die werden sich mit Sicherheit noch irgendwas einfallen lassen. Und im Stadion gehe ich auch ganz fest davon aus, dass die Stimmung ihr Übriges dazu beitragen wird, dass der HSV die nötigen Prozentpunkte bringt, um die Leistung abzurufen, die notwendig sein wird. Ja, ich glaube, der VfL Wolfsburg hat auch das gesamte Kontingent ausgeschöpft. 6.000 Wolfsburger werden erwartet, ist ja auch nicht alltäglich. Entsprechend sieht man, was dieses Spiel auch für eine Bedeutung hat. Aber ich wollte nochmal zum Spielverlauf kommen. Das hast du eben schon so ein bisschen abgerissen oder angerissen, wie das laufen könnte am Samstag. Defensiv, offensiv, wie wird der VfL ins Spiel gehen, wie wird der HSV ins Spiel gehen? Was wird es denn dann für ein Spiel? Was erwartest du denn konkret am Samstag? Also es ist ganz, ganz schwer, das zu sagen. Ich hatte es gerade ja nochmal skizziert. Es wäre wahrscheinlich schlau, wenn der VfL Wolfsburg, also aus der Perspektive gesehen, wenn er sich zurückzieht und auf Konter lauert. Ich glaube, der eine oder andere Spieler, wenn ich jetzt zum Beispiel den Teppen hier angucke, der hat ja die nötige Geschwindigkeit, solche Konter zu fahren. Aber er ist, glaube ich, auch mehr oder weniger der Einzige, der so ein Konterstürmer oder ein Konterangreifer wäre. Die anderen, ob es jetzt Mali ist oder Bidavi, Das sind ja offensive Mittelfeldspieler, die andere Qualitäten haben, die auch anders ins Spiel eingebunden werden. Also ich glaube schon, dass der ganze Kader des VfL ja auch aufgrund der letzten Jahre mehr oder weniger darauf ausgerichtet war, das Spiel zu machen, dominant zu sein, mit Kurzpässen sich versuchen, Torchancen zu erarbeiten. Wenn genügend Stabilität vorherrscht, und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass es im Moment wird, auch aufgrund der ganzen Saison, dann müsste der VfL es eigentlich auch genauso durchziehen im Spiel gegen Hamburg, weil wenn man die Einzelspieler vergleicht, glaube ich schon, dass er immer noch ein Tick mehr Qualität ist auf einzelnen Positionen. Aber es kann natürlich auch in die Hose gehen, weil genau das wäre nämlich eine Spielweise, die dem HSV in den vergangenen Wochen besonders lag und wo sie ihre besten Ergebnisse erzielt haben, wenn sie nicht dazu gezwungen waren, das Spiel zu machen, den Ball die ganze Zeit zu haben, sondern wenn sie den Gegner dazu zwingen, also in Pressing-Situationen ihn anlaufen, lange Bälle spielen, ihn gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen. Das spielt dem HSV, würde dem HSV in die Karten spielen. Und normalerweise müsste eigentlich der HSV, der VfL müsste eigentlich so ein bisschen von seinen Grundprinzipien vielleicht abweichen, wenn er dem HSV keinen Vorteil ermöglichen möchte in diesem Spiel. Weil das wäre tatsächlich ein Vorteil, weil dieses Spiel destruktiv lange Bälle auf zweite Bälle hoffen, hat der HSV in dieser Saison verinnerlicht und hat, wie gesagt, auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Leipzig geschlagen, Hoffenheim geschlagen, alles Mannschaften, die durchaus mehr Qualität haben. Aber die sind niedergekämpft worden vom HSV. Gut, Leipzig und Hoffenheim haben wir auch geschlagen, aber dann jetzt mal Butter bei die Fische. Wie geht's denn aus? Die letzten 6 Spiele hat der VfL Wolfsburg gegen den HSV ja nicht verloren. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich so die Befürchtung, also als HSV sich die Befürchtung, dass es ein Unentschieden wird und dass der HSV dann doch in die Relegation muss. Das ist jetzt so mein Gefühl, weil ich glaube, auch wenn das Spiel auf Schalke jetzt natürlich neue Kräfte freigesetzt hat, aber gewisse spielerische Defizite sind natürlich die ganze Saison schon da. Und es wird natürlich auch nochmal besonders heikel werden, mit dieser Drucksituation umzugehen. Ich glaube, dass der VfL Wolfsburg dann doch genügend Qualität haben wird und auch, dass auch der Trainer taktisch die richtigen Maßnahmen ergreift, dass es ein Unentschieden wird. Und dann muss der HSV meiner Prognose nach doch wieder in die Relegation, sehr wahrscheinlich gegen Braunschweig. Und die haben sich ja kürzlich jetzt nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Aber man darf sie ja nicht unterschätzen, nur weil sie einmal so richtig verdroschen worden sind da gegen Bielefeld. Sollte man sie nicht unterschätzen, weil Relegationsspiele sind Finalspiele, da ist wirklich alles möglich. Also da sollte man auch im Zweitligisten auf keinen Fall unterschätzen. Das war ja in den letzten Jahren, weil man es war auch sehr, sehr knapp. Also mindestens gegen Fürth war eigentlich der Abstieg längst überfällig. Da hatte man sehr viel Glück. Gegen Karlsruhe hat man es doch ein bisschen besser gemacht, finde ich. Insofern, diese Spiele sind schon sehr, sehr speziell, auch für das ganze Nervenkostüm. Also selbst als neutraler Beobachter, das wünsche ich ehrlich gesagt keinem, sowas mitzumachen. Ja, könnte ich auch gerne darauf verzichten, will auch noch gar nicht an die Relegation denken, denn eben haben wir erstmal das Spiel diskutiert, das sogenannte Endspiel um die Relegation, und das habe ich gemacht mit Daniel Jovanov von goal.com und wie wir gehört haben, nah dran und informiert über den HSV. Ich danke dir für das Gespräch. Dankeschön. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan kauft sich einen Roboter mit eingebautem Lügendetektor, der einem eine Ohrfeige gibt, wenn man lügt. Der Eintracht Braunschweig-Fan probiert das als anständiger Familienvater natürlich abends direkt beim Abendessen aus und fragt seinen Sohn: Na Sohn, wie war die Schule? Sohn: So wie immer. Roboter: Bapp! Gibt dem Sohn eine Ohrfeige. Sohn: Ja, gut, ich war im Kino und hab mir einen Film angeguckt. Sagt der Eintracht Braunschweig-Fan: Ja, was denn für ein Film? Sagt der Sohn: Die Tribute von Panem. Bapp! Der Roboter schlägt zu, sagt der Sohn: Okay, ich habe mir ein Porno angeguckt. Sagt der Eintracht Braunschweig-Fan: Was? In deinem Fall, Alter, wusste ich noch nicht mal, was ein Porno ist. Bab, Roboter schlägt Eintracht Braunschweig-Fan. Sagt die Mutter: Hahaha, ist halt dein Sohn. Bab, Roboter schlägt Mutter. Faninfos. Und da gibt es erstmal einen ganz, ganz dicken Applaus. Und zwar für den amtierenden deutschen Meister im Frauenfußball. Herzlichen Glückwunsch an den VfL Wolfsburg, an die Wölfinnen. Super Sache, jetzt holt euch auch das Double. Nächste Woche In Köln gibt es die Chance beim großen Finale um den DFB-Pokal. Fahrt dahin alle. Wer Bock hat, unterstützt die Wölfinnen. So viel Erfolg haben wir im Fußball in diesem Verein nicht zu feiern gehabt in dieser Saison. Deswegen nochmal ganz, ganz tolle Leistung. Ralf Kellermann in seiner letzten Saison sozusagen als verantwortlicher Trainer. Und natürlich an die Mannschaft. Ihr wart spitze und ja, ich kann gar nichts machen, außer ganz tief meinen Hut zu ziehen, denn ich glaube, der Titel war nicht eingepreist bei der ganzen Angelegenheit. Umso schöner ist es, dass es passiert ist. Und nochmal alles Gute. Wer noch mitfahren möchte zum Pokalfinale nach Köln im Rhein-Energiestadion am 27. Mai findet das ja statt, hatte ich ja gesagt, der kann sich noch eine Karte und eine Bustour sichern. Infos@fanfahrten-wolfsburg.de, da kann man sich noch anmelden und dann live mit dabei sein. Noch ein paar Infos zu dem Spiel gegen Hamburg am Samstag. Da gibt es dann auch jetzt die Abfahrtszeiten der entsprechenden Sonderzüge oder des Sonderzuges. Wolfsburg ab 10.11 Uhr, Gleis 3 und 13.10 Uhr Ankunft in Hamburg. Rückfahrt 18.49 Uhr Hamburg Hauptbahnhof, Gleis 8. Und was sonst normalerweise passiert, passiert diesmal nicht. Ist ja auch ein geiler Sonderzug. Nämlich das Alkoholverbot ist ausgesetzt für diese Fahrt. Nur rauchen dürft ihr nicht. Also benehmt euch insgesamt anständig und ja, macht nur das, was tatsächlich auch gerade dann im Stadion erlaubt ist. Wir wollen ein anständiges, sauberes und faires Spiel und wir wollen uns auch entsprechend so verhalten auf den Rängen. Das Spiel ist ausverkauft, also wer keine Karte hat, am besten nicht einfach mit nach Hamburg fahren. Die Gästekasse wird es auch nicht geben. Alle Daheimgebliebenen haben die Chance, im Fansaal sich das Spiel anzuschauen, auf ja, Bildschirm, Großleinwand etc. Und ich hatte es eben kurz auch schon mal angerissen, die Mannschaft soll nochmal würdig verabschiedet werden von jeder Menge Fans. 14.45 Uhr an der Nordkurve ist Sammelpunkt am Freitag, 19.05., um den fetten Zusammenhalt letztendlich auch zu symbolisieren. Kommt alle hin, wer Zeit hat. Ich glaube, das wäre nochmal ein gutes und richtiges Zeichen. Schließen möchte ich die heutige Ausgabe mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe aus Faust. Soll ja keiner sagen, dass er beim Wölferadio keine Kultur abbekommt. Der Worte sind genug gewechselt, jetzt lasst mich auch endlich Taten sehen. In diesem Sinne, wir sehen uns in Hamburg. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Dass wir ewig so sein. VfL.